Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 771 Veränderungen bei Android. Ja, diesmal haben wir einen riesigen Block von Google News. Ja, Wahnsinn, was da alles passiert ist. Die Woche Gutes, aber auch nicht so Gutes. Und angefangen hatte das schon damit, dass Google seinen sein Ad-Prozess verloren hat hinsichtlich eines Monopols. Das bedeutet also noch nicht, dass auch andere Preise, zum Beispiel das Suchmonopol und so weiter, davon jetzt erstmal betroffen sind. Da gibt es noch separate Gerichtsverhandlungen deswegen, aber es geht hier um den Werbemarkt, den Google eben hier auch laut dem US Department of Justice tatsächlich als Monopol in der Hand hat. Das ist gar nicht so unwichtig, auch wenn das nur ein Teil ist und die Google-Suche jetzt eigentlich gar nicht betrifft. Ja. Aber es zeigt, dass die Gerichte wohl nach wie vor Google als Monopol betrachten, und wenn das auch bei Suche und ähnlichen Diensten passiert, dass die Gerichte so entscheiden, dann wird Google ein großes Problem haben. Auch das wird diskutiert in der US-Presse. The Verge schreibt hier zum Beispiel, dass Google noch niemals in größerer Gefahr ist, zerschlagen zu werden, wie jetzt. Denn das Problem, wenn jetzt schon mehrere Gerichte entschieden haben, dass Google tatsächlich ein Monopol hat, dann wird es ziemlich eng. Das jetzt mit diesem Werbemarktbereich, dass da auch ein Monopol festgestellt wurde und dass auch noch hier entsprechend dann das Ausnutzen dieses Monopols festgestellt wurde, das ist ein weiterer Tiefschlag für Google. Und man sieht, dass es da wirklich Schwierigkeiten geben kann. Was heißt zerschlagen? Und zwar ist das schon mal passiert in einer US-Firma, oder eigentlich schon mehrfach passiert einer US-Firma. Ein großes Beispiel war ja die Bell Laboratories. Die hatten quasi auch ein Monopol, damals Telefon. Und die wurden zerschlagen in viele einzelne Divisionen. Die mussten vollkommen unabhängig sein, also eigenständige Firmen, ja, die nicht miteinander verbandelt waren. So etwas könnte Google auch passieren, dass die zum Beispiel auseinandergerissen werden, dass zum Beispiel Android eine eigene Firma ist, dass Google Suche eine eigene Firma ist, Chrome eine eigene Firma ist, und vielleicht auch danach sieht es dann eben aus, auch der Werbebereich eine komplett eigene Firma ist. Dann stellt sich die Frage, wie soll das überhaupt funktionieren? Ja, also das heißt, wenn die Firmen komplett voneinander getrennt sind, das ist also nicht so wie jetzt zum Beispiel Alphabet, ja, das ist eine Holding, und dazu gehört ja YouTube, Google und viele andere Firmen, von denen die meisten Leute noch nichts gehört haben, sondern das ist wirklich eine komplette Zerschlagung mit einer kompletten eigenen Firmenstruktur. Dass dann zum Beispiel Android nicht mehr tragfähig ist, das dürfte ganz klar sein. Android alleine gesehen kann hier nicht das Geld reinbringen, das gebraucht würde für eine Firma, die eben jetzt Android alleine hat. Ebenso die Werbefirma AdTech zum Beispiel, ja, die alleine getrennt von Google, was hätten das für einen Sinn? Also Google könnte ja dann überhaupt gar kein Geld mehr machen. Das sind alles Fragen, die werden natürlich auch berücksichtigt werden. Ja, also von daher darf noch bezweifelt werden, ob zum Beispiel Google Suche von der Werbefirma getrennt wird oder ob das dann zum Beispiel zusammengezogen wird, Google Suche und Werbung, ja. Aber dann wäre zum Beispiel Android, wenn Android ausgegliedert würde, dann wäre Android damit nicht mehr dabei. Auch sogar der Chrome Browser ist da wirklich noch fraglich, ob die Firma überhaupt diesen Chrome Browser noch weil Google ist es ja dann nicht mehr, noch weiterführen könnte, weil die hätten ja nichts davon im Prinzip. Ja, also das würde sich nicht rentieren. Also das wäre schon ein ziemlich harter Schlag für Google und das Ende für viele Dienste und Systeme, die eben Google auch am Laufen hat. Von daher werden natürlich auch diese Gerichte da ganz genau drauf schauen, weil die wollen ja auch nicht alles zerstören, damit die dann alle, die einzelnen Teile, alle untergehen. Ja, die werden das schon, denke ich, also ein gewisses Augenmaß verwenden, aber es wird wohl alles anders werden, wenn das passiert, denn so richtig hinhauen tut es natürlich nicht mehr. Das ganze System Google funktioniert ja so, dass man die Verluste von dem einen Teil mit Einnahmen von dem anderen Teil quasi ausgleicht. Ja? Das, was auch ja immer gesagt wird, ne? Man bezahlt mit seinen Daten. Ja? Aber wenn zum Beispiel ein Teil von Google auf diese Daten oder eben dann eine andere Firma auf diese Daten nicht mehr zugreifen kann, dann ist der Betrieb auch vollkommen sinnlos geworden. Das geht ja dann nicht mehr. Und das sind wirklich schwierige Zeiten, die Google da jetzt entgegensteht. Mal sehen, was das Ganze dann bringt. Das Ganze, aber wie gesagt, ich gebe the Verge recht, wenn die sagen in dem Artikel, Google is in more danger than ever of being broken up. Einfach deswegen, weil ich auch denke, also es ist mittlerweile wahrscheinlicher, dass Google zerschlagen wird, als dass es nicht zerschlagen wird. Nach all diesen Vorwürfen und immer mehr Urteile, die in diese Richtung gefällt werden. Und manche freuen sich darüber, aber ich sehe das eigentlich ein bisschen differenziert. Eine Zerschlagung bei solchen Geschäftsmodellen, wie gesagt, da werden viele User wichtige Dienste verlieren dann. Da habe ich eigentlich keinen Zweifel dran. Nun ja, es gibt noch so viel, deswegen möchte ich gar nicht bei dem einen jetzt so lang drauf rumreiten. Und sag mal, Android 12 und 12L, da ist es ja sehr, vor allem 12L, da ist es ja sehr still geworden. Und das hat einen guten Grund. Man hat sich da nicht mehr weiter gekümmert dran. Es gab auch nie eine andere Version mit L. Ja. Es wurde also quasi dann zusammengefasst, was ich auch richtig finde, ehrlich gesagt. L war ja das für Large Displays, also zum Beispiel für Tablets oder ähnliches. Aber da hat ja Google mittlerweile nachgelegt und die einzelnen Versionen sind sowohl für Tablet als auch für normale Smartphones zu nutzen. Jetzt beendet Google auch tatsächlich hier den Support für diese Geräte und die werden also nicht mehr weiter mit Updates versorgt. Unter anderem ist da das Pixel 3a und das Galaxy S10. Man muss natürlich auch hier dazu sagen, das sind uralte Geräte und so leid mir es tut, das ist, ja, das sieht man einfach, wie groß da die Unterschiede sind, obwohl das erst vor ungefähr 3,5 Jahren war, ja, und da wird jetzt eben, wenn man jetzt, das hört Pixel 3a und Galaxy S10, nicht S20, S10, da muss man sagen, also das kann ja nicht wahr sein, dass die überhaupt so lange unterstützt wurden, aber wenn man es dann sieht, es sind nur 3,5 Jahre. Wisst ihr, da sage ich dann schon, 7 Jahre Updates, ich bin mal gespannt, wie viel, oder ob das überhaupt relevant ist. Ja, also, irre. Mag das übrigens auch gar nicht ganz glauben, ja, was da, dass eben so schnell das Ganze geht, wenn man sich da mal das anguckt. Aber offenbar ist es tatsächlich so. Mir war es übrigens nicht bewusst, dass das erst 3,5 Jahre her ist. Ja, also das hätte ich wirklich nicht so gedacht. Ich dachte da, die Geräte wären, also beim Galaxy Pixel 3a und S10 dachte ich, die wären wesentlich älter. Natürlich kann es sein, dass die vorher auf den Markt gekommen sind und Android 12 ist dann eben danach nochmal rausgekommen. Ja, die kriegen ja auch entsprechend lange Updates, aber vor etwa 3,5 Jahren ist eben Android 12, also nicht diese Geräte, aber Android 12 und 12L auf den Markt gekommen. Ja, das ist das die Sache. Ja, und jetzt ist Schluss damit. Also diese Geräte werden jetzt nicht mehr geupdatet und es gibt auch keine Updates mehr von Android 12 ab, was dann eben dazu führt, dass diese Geräte jetzt eigentlich unsicher sind. Aber ehrlich gesagt, die waren sowieso schon unsicher nach so langer Zeit. Denn so richtig aktiv ist ja da auch nichts passiert. Ja. Und es zeigt auch, dass sich jetzt das Ganze so langsam mal ein bisschen zuspitzt. Übrigens auch bei Android 15. Da werden jetzt die Hardware-Mindestanforderungen auch hochgesetzt. Ehrlich gesagt, für mich sieht es so aus, als ob das auch zu wenig Mindestvoraussetzungen sind. Wer auf einem solchen Gerät Android 15 beispielsweise installiert, der wird damit nicht froh werden. Ja, das wird so nicht funktionieren, aber das sind halt die Mindestvoraussetzungen, so ähnlich wie beim PC, ja, ne, Mindestvoraussetzung, das und das, ne, wenn man so irgendwas kauft, eine Software oder ein Spiel, das sind die Mindestvoraussetzungen, wenn man die hat, dann geht's, aber fragt nicht, wie das dann geht, ja, katastrophal, null Fun, ne, und dann sind die empfohlenen Voraussetzungen und dann die, was man wirklich haben sollte, ne, naja, jedenfalls, die Vorgaben sind noch relativ gering, also man muss jetzt mindestens 32 GB Flash-Speicher haben. Also nicht RAM, sondern Flash-Speicher. Ja. Und gut, ich meine, das wird von den allermeisten Geräten wird es erreicht werden. Beim RAM sieht es dann so aus, dass mindestens 2 oder 3 GB verbraucht werden müssen, wahrscheinlich 3 GB. Und dann gibt's auch nur das abgespeckte Android Go. Also die Android Go 5, also Android 15 Go ist eine abgespeckte Version für eben die ja, Handys, die man eigentlich gar nicht nehmen sollte. Und für richtige Android 15 Installationen sind da mindestens 4 GB RAM vonnöten. Nutzen wird man das dafür nicht können. Aber hier ist, kann ich verstehen, dass das auch jetzt so eingeführt wurde, die 4 GB vor allem für die echten Android 15 Systeme. Denn da sind einige Hersteller wohl immer noch auf die Idee gekommen, 3 GB RAM zum Beispiel zu benutzen. Wie da dann das System eben so noch vernünftig laufen soll, das ist fraglich. Aber gut, wie gesagt, das sind dann auch Smartphones, da ist dem Hersteller das auch bewusst und auch relativ egal, ob die Nutzer da eine vernünftige Benutzererfahrung haben. Da geht es eben nur um den Preis, dass die Teile dann für 99 Euro oder weniger rausgehauen werden. Ja. Und ja, also ist aber nix, gar nix. Ne. Okay, und dann hier wird auch bei Android 16 schon gekurbelt. Offenbar ist es dort mindestens 6 GB RAM erforderlich und auch das ist nachvollziehbar und man sieht natürlich auch, der Speicherhunger wird größer werden und ich kann es nur immer sagen, das wird in den nächsten Jahren noch deutlich zulegen, weil offenbar die Systemsoftware jetzt gar nicht mehr richtig optimiert wird, sondern immer mehr neue Funktionen dazukommen, vor allem jetzt was AI-Funktionen betrifft. Ja. Und da gibt es nur eins, mehr RAM, noch mehr RAM als früher ohne diese ganzen AI-Geschichten. Jetzt wird es richtig happig, wenn jetzt nämlich die AI wechselt von der Cloud, was ja immer gesagt wird und jetzt gefordert wird, auch von immer mehr Leuten, ohne zu wissen, warum, was es eigentlich bedeutet, dass die Verarbeitung auf dem eigenen Gerät stattfindet, ja, und wenn dann diese Systeme laufen müssen, die AI-Systeme auf dem eigenen Gerät, dann wird so viel Speicher benötigt, dass einem die Haare zu Berge stehen. Also das kann ich immer nur sagen, es bleibt nach wie vor so. Ich habe ja zuerst gedacht, es geht so in eine Phase jetzt über, wo man sagen kann, okay, 12 GB mehr braucht man nicht. Das ist aber jetzt, seit eben die AI so arg auf die Smartphones drängt zur lokalen Nutzung, ist das wieder vorbei. Also da wird sich das erhöhen. Also ich würde schon sagen, die 16 Gigabyte sollte man schon anpeilen so langsam. Ja, wenn man ein Gerät haben will, das auch in 2 Jahren noch die neuesten AI-Funktionen nutzen kann. So heftig ist das. Weil da wird einiges jetzt auch noch auf uns zukommen. An neuen Funktionen, die eben integriert werden sollen, und da wird eben mehr Speicher benötigt. Google wird es sicherlich mit seinen Pixelgeräten wieder mal anders lösen, ob schlechter oder besser, weiß man nicht. Aber ich schätze mal, auch da werden Probleme auftreten, denn dann wird einfach nur ein kleiner Teil eben offline auf dem Gerät genutzt, der Rest wird wieder in der Cloud landen, und dann ist es eben auch wieder so ein Hybridsystem, wenn man so will. Ja, dann geht es auch mit weniger Speicher, aber so richtig interessant wird es nicht. Und wer jetzt sagt, naja, dann benutze ich das einfach nicht, das sieht man ja, dass immer mehr Geräte rauskommen und die ganzen Geräte grundsätzlich auf diesen Funktionen aufbauen. Viel abschalten kann man da in den nächsten Jahren nicht mehr, weil dann essentielle Funktionen gar nicht mehr gehen werden, und wahrscheinlich wird es auch keine Option mehr geben, um die auszuschalten. Da muss man sich schon mal im Kauf vom Gerät klar sein, ja, das will ich oder das will ich nicht, und dann entsprechendes Gerät auswählen. Ja. So, dann jetzt ist etwas passiert. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, Google möchte weiter Strom sparen und will jetzt hier Systeme integrieren, um das weiter zu optimieren. Da habe ich ja schon gesagt, oh, da wird es mir Angst und Bange. Und ich habe mal wieder richtig gelegen. Ja, das, was ich befürchtet habe, wird jetzt größtenteils tatsächlich bestätigt von einem Artikel auf Heise. Google macht da offenbar ernst und möchte jetzt diesem Wake-Lock entgegentreten. Und was zuerst mal natürlich als schön sich anhört, ja, also ja, Ende Schluss mit diesen Wake-Locks, wo alle Apps machen, super toll, ne? Und dann wird einem das klar, was das eigentlich bedeutet, ja. Also laut Google, ja, soll die Beta-Version dieser Überwachung, dieser Metrik, ja, von diesem System, die übermäßige Nutzung von diesen Wake-Locks melden, wenn mehr als 3 Stunden, ja, in einem Zeitraum von 24 Stunden diese aktiv waren. Das heißt, jeder Messenger, der andere Dienste nutzt als Google. Und auch die sind natürlich fraglich, wenn die da weiter runterschrauben, also von Echtzeitbenachrichtigung von Google Mail kann ja schon nicht mehr gesprochen werden. Ja. Und das finde ich absolut eine Katastrophe. Und das bedeutet, dass jeder unabhängige Messenger jetzt vermutlich nicht mehr richtig funktionieren wird. Das finde ich äußerst schade. Das heißt, man muss alle 3 Stunden quasi den Messenger neu starten, damit der weiter im Hintergrund noch Nachrichten empfangen kann, wenn der eben eigene einige Messaging-Dienste benutzt, wie zum Beispiel Signal ohne Google Play Services. Ja, gibt's ja. Kann man ja runterladen, die offizielle Version bei Signal, beziehungsweise auch bei verschiedenen Open-Source-Web-Stores. Nur die Version von Google Play benutzt da tatsächlich die Google Services. Und dann wird es eben massiv Probleme geben. Und noch schlimmer ist, die Zusammenarbeit, ja, wird mit Google passieren müssen. Das heißt, auch größere Messenger sind davon betroffen. Und das heißt für mich, auch die Messenger, die eigentlich Google Services benutzen, ja, auch die sind wohl davon betroffen, denn wer weiterhin eben mit Google längere Zeit erreichbar sein möchte, also die Apps, der muss wohl mit Google zusammenarbeiten. Ja. Heise schreibt, Google arbeitet mit großen Herstellern zusammen. Aber das ist ja genau das Problem. Das heißt, nur die großen Hersteller werden dann eben mit Google hier sowas abschließen, und die kleinen sicheren Messenger eben nicht. Und okay, Line Messenger ist einer der sichersten und die werden auch unterstützt werden in Japan, weil dort bleibt Google nichts anderes übrig, wenn 97% der Menschen eben Line benutzen. Wenn die das dort deaktivieren würden oder alle 3 Stunden eben keine Nachrichten mehr durchgehen würden, dann wäre Android tot in Japan. Komplett tot. Line ist dort so wichtig, wichtiger als jedes System. Ja? Und nur, wie sieht's in Europa aus? Diese Sachen für Europa, das halte ich zum Beispiel wieder für ausgeschlossen. Auch jetzt merkt man es ja schon, ja, manche Smartphones haben eben Line auf so einer Whitelist und andere wiederum nicht. Ja, europäische zum Beispiel nicht. Chinesische haben komischerweise und japanische natürlich Line auf der Whitelist. Ja, und da sieht man auch, dass es eben marktabhängig ist, wo was dann funktionieren wird. Klar, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, für den US-Markt oder für den Europamarkt, wo Line hier, was weiß ich, 0, so und so viel Prozent Marktanteil hat, ja, dann macht man das einfach hier, ne, mit diesem Wake-Lock fertig und dann ist alles wunderbar. Die Leute sparen dann offenbar Strom, ja, und ja, dass die Nachrichten nicht ankommen, werden sie dann erst merken und werden dann natürlich wem die Schuld geben? Ganz klar, Line. Ja, dann schmeißen sie den runter, weil wichtig ist der ja dann eh nicht in Europa mit der Nutzungszahl und nehmen dann eben WhatsApp, ne, dafür wieder mal. Also es ist schon grausam. Und die werden dann natürlich klar mit Google, ne, Meta werden natürlich dann auf jeden Fall mit Google so ein Ding abschließen. Das ist klar. Kostet es, was es wolle wahrscheinlich. Und von daher ist das Ganze auch sehr, sehr fraglich. Ja, Facebook und Konsorten werden genauso viel Saft verbrauchen wie vorher auch. Sonst würden die Leute Amok laufen da bei Google und würden sich reihenweise von Android verabschieden. Kleinere Sachen werden dann eben ausgegrenzt. Das mag dann zwar dazu führen, dass es tatsächlich bei einigen wenigen Usern eben Stromsparmaßnahmen gibt, die wirken. Ja, aber ich finde es schon sehr, sehr. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn mein Smartphone nur noch Strom sparen möchte, ja, damit mein Akku, was weiß ich, eine Stunde länger hält, dann brauche ich kein Smartphone mehr. Mein Smartphone muss die Apps ohne Probleme nutzen, die ich installieren möchte. Und zwar ohne Wenn und Aber. Und es wird ja auch immer weiter zurückgeschraubt, diese Einstellungsmöglichkeiten. Bei Android 15 sehe ich das deutlich. Also ich kann zum Beispiel auch hier meine Line-App nicht mehr also dafür kann ich nicht mehr sorgen, dass die am Anfang gestartet wird. Das heißt, wenn ich morgens das Handy anschalte und möchte sicherstellen, dass ich auch die Nachrichten bekomme, vor allem die zum Beispiel, die über Nacht gesendet wurden, ja, muss ich Line starten. Ja. Und dann bisher ist es so, nach, glaube 12 Stunden muss ich Line ebenfalls nochmal starten, damit ich wieder Nachrichten empfangen kann. Ja. Oder wenn ich exzessiv andere Apps nutze, dass alles im Hintergrund geschlossen wird. Aber ich hätte gerne Einstellung, dass, weil Line ist die wichtigste App, die es auf meinem Smartphone gibt und das schon seit Jahren. Die darf von nichts abgeschossen werden, die muss immer im Hintergrund bleiben, koste es so viel Akku, wie es wolle, ist mir egal. Ich brauche das Handy nicht, wenn ich nicht erreichbar bin. Einfach so, ja, brauche ich dann gar nicht. Das ist echter Müll. Und gut, die Probleme sind ja sehr, sehr häufig schon aufgetreten, zum Beispiel mit Spotify und mit anderen Musikplayern, die eben im Hintergrund laufen sollen, ja, und dann einfach abbrechen. Und das wird hier wieder schlimmer, immer schlimmer. Und ich finde das nicht mehr tragbar. Ich möchte gerne eine Funktion haben. Man kann doch einstellen, ja, Strom sparen, normal. Performance, ja, das, so sollte es sein und dann möchte ich eine gerne Einstellung haben, nichts abschießen in den Hintergrund, also das heißt immer aktiv lassen, so lange bis ich selbstständig die App beende. So soll es sein. Nun ja, Wunschdenken, das wird nicht mehr passieren, weil offenbar möchte ja Google seine Pixel-Geräte sagen können, ne, hier, guck mal, unser Pixelgerät, die halten jetzt so lange, ne? Ja gut, okay. Dann schalte ich das Smartphone aus und dann hält es, das hält dann eine Woche, ja. Kein Problem, wenn es ausschaltet. Null Problemo. So, Auto-Reboot-Feature, das sorgt für Aufregung. Hat mich gewundert, dass es für Aufregung sorgt, denn was ist der Hintergrund? Also, dieses neue Sicherheitsfeature sorgt dafür, dass, wenn das Gerät 3 Tage lang nicht benutzt wurde, dass es dann ein Reboot macht. Die Leute, ja, sagen, ja, ich will selbst bestimmen, wann das ein Reboot macht und was soll das? Das soll auch von mir aus 3 Monate durchlaufen. Und ich denke, als was essen die Leute eigentlich morgen zum Frühstück, dass sie so Müll produzieren? In Kommentaren manchmal, also das gibt's doch gar nicht. Weil, naja, das ist eigentlich so, die Leute, die ihr Gerät eh nie ausschalten, die werden das innerhalb von 3 Tagen garantiert nutzen. Übrigens, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ich weiß, das machen viele Leute, aber eigentlich sollte man jeden Tag einmal das Phone neu starten. Wer das nicht macht, hat wirklich Probleme, sicherheitstechnische Probleme. Es werden auch sowas wie eine Garbage Collection, ja, wird nur beim Reboot durchgeführt, wo unnütze Sachen einfach auch geschlossen werden mal, ja, und dann eben beim Neustart eben neu gestartet werden oder neu gestartet werden müssen. Und damit läuft das Handy dann auch wesentlich besser. Ich habe tatsächlich schon von Leuten gehört, die das mehrere Wochen nicht genutzt haben, haben sich dann total beschwert in allen möglichen Foren. Und dann, bis sie dann einfach vorgeschlagen haben, mach doch mal ein Reboot, also schalt mal aus und wieder ein, wie ausschalten, wieder einschalten, ja, ausschalten das Handy, dann haben die es gemacht und dann sagen sie, ah, toll, jetzt läuft alles wieder super. Ja, so ist es. Alles läuft besser, wenn man das Handy mal regelmäßig neu startet und regelmäßig heißt bei mir einfach einmal am Tag. Gut, ist bei mir sowieso kein Problem, weil ich schalte das Handy nachts aus. Ich muss nachts meine Ruhe haben und fertig, dann wird es ausgeschaltet. Und da brauche ich mal keine Gedanken mehr zu machen. Und dann läuft das Ding auch immer gut. Oftmals ist es so, dass ich mich frage, was haben die Leute für Probleme mit den Geräten? Ja, tja, ich glaube, die Hälfte aller Probleme könnten damit gelöst werden, wenn man das Gerät einfach regelmäßig ein- und ausschalten würde. Oder außen einschalten würde. Ja, so einfach ist es. Gut, und Google hat es gesehen und macht jetzt eine Funktion aus Sicherheitsgründen, dass es, wenn das 3 Tage nicht benutzt wird, also nur rumliegt, dann wird ein Reboot gemacht. Und das hat auch noch einen anderen Grund. Das hat nicht nur einen Sicherheitsgrund hinsichtlich von, jetzt starten wir mal alle Dienste neu, sondern das hat auch den Hintergrund, dass wenn das zum Beispiel irgendwo liegt, verloren ist, ja, und 3 Tage im Standby ist sozusagen, dann wird ein Reboot gemacht, damit man wirklich auch wenn man es nicht so eingestellt hat, vorhat, dass den PIN-Code eingeben muss, ja, die Sperre eingeben muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eben nur beim Rebooter-Fall. Und dann kann man das eben auch nicht so einfach entsperren. Weil leider haben immer noch sehr viele Leute das Gerät so eingestellt, dass man gar nichts machen muss, dass sich das alleine entsperrt, wenn man es einschaltet. Ja, höchstens noch mit rüberschieben irgendeinen Regler und schon ist es offen. Also man muss keinen PIN-Code eingeben, kein Muster mehr oder sonst irgendwas. Ja, das gibt's tatsächlich. Ja, unglaublich. Und dann hat man das Problem, wenn man dann das Handy verliert, kann jeder das Handy nehmen, entsperren und bam, dann wird es so richtig übel. So richtig übel. Und hier wird das dann eben vermieden. Ne? Ehrlich gesagt, 3 Tage ist viel zu lange. Das sollte eigentlich meiner Meinung nach eingeführt werden, 24 Stunden schon. Wenn man 24 Stunden sein Handy nicht benutzt, dann soll es doch bitte einen Reboot machen. Ja? Das fände ich schon besser. Und sicherer vor allem, 3 Tage, ehrlich gesagt, bei vielen Smartphones ist nach drei Tagen auch schon der Akku leer. Ja, dann stellt sich das Problem eh nicht mehr. Also ich finde es schon ein bisschen zu lang. Aber Google hat wahrscheinlich schon gedacht, dass die Leute da gleich wieder, oh, aber ich will nicht, ja. Gut, okay. Man kann die Funktion übrigens auch ausschalten, ne? Wer es denn will. Und dann kann man sicher sein, dass man sein Gerät auch unbenutzt 10 Tagen liegen lässt, wenn es also zumindest am Ladegerät ist, ansonsten geht es ja eh nicht. Aber ich kann nur sagen, als manchmal, wow, die Menschheit ist sowas von ignorant manchmal bei manchen Sachen und so egoistisch, egozentrisch. Ja, ich will selbst bestimmen, wann mein Handy rebootet. Ja, okay, auch wenn jemand so blöd ist, dass er das Handy so lange einfach anlässt, ohne was zu machen dran. Okay. Ich finde, dann sollte sich das Handy ausschalten und fertig. Er muss zum Hersteller eingeschickt werden, damit man es wieder entsperren kann. Wer sein Handy 3 Tage ungenutzt einfach so liegen lässt und noch nicht mal ausschaltet, ja, also dem gehört das Handy abgenommen. Ganz einfach. YouTube Music, die haben ja so ein schöner Family-Plan, ja, und immer wieder gibt es solche Free Trials, die angeboten werden. Sollte sich eigentlich schon herumgesprochen haben, dass das nicht möglich ist, aber viele Leute probieren es doch immer wieder. Und siehe da, bei manchen klappt es tatsächlich. Was heißt es? Also ihr habt zum Beispiel jetzt so einen Family-Plan, ja, von YouTube Music und jetzt findet ihr auf einmal so ein Free-Trial, 1 Monat oder 2 Monate oder vielleicht sogar 1 Jahr kostenlos YouTube Music, weil man sich vielleicht irgendeine Hardware gekauft hat oder sonst irgendwas. YouTube Music, zack. Und was macht man? Ja klar, das aktiviert man. So, das Problem ist, wenn man zum Beispiel jetzt mehrere Handys hat und einen Account und kauft sich jetzt zum Beispiel ein Smartphone, wo da drin steht 12 Monate YouTube Music kostenlos mit dabei, ja, und aktiviert diesen Dienst, dann gibt es Probleme. So berichten einige, unter anderem auch ein Redakteur von Android Central, dem das selbst passiert ist. Und der macht damit jetzt schon monatelang rum. Genau das hat er gemacht. Er hat einen Family-Plan, hat ein Handy geholt, da war das mit dabei, hat das dann freigeschaltet und ja, wunderbar, hat geklappt. Jetzt hat er Android, also das YouTube Music, kostenlos für 12 Monate. Aber sein Family-Plan funktioniert jetzt nicht mehr. Das heißt, er muss das Handy sogar ausschalten, damit seine Frau beispielsweise wieder Musik hören kann, weil der Family-Plan raus ist. Aber der ist natürlich nicht raus, den müssen die trotzdem bezahlen. Er hat probiert, mit Google da in Kontakt zu kommen, aber es gibt keine Möglichkeit, das zu ändern. Warum? Google weiß von diesem Problem und das ganze Thema ist, dass jetzt für diesen Account 2 verschiedene quasi YouTube Music Abos aktiviert sind. Ja? 2 verschiedene. Damit kommt das System nicht klar und alles geht den Bach runter. Google kann es nicht ändern, offenbar. Und er muss jetzt tatsächlich warten, bis dieser Free Trial abgeschlossen ist, dann quasi den anderen Vertrag kündigen. Ja, man kann den Trial auch nicht vorher beendigen. Auch Google kann das nicht beenden. Ja, und somit muss er warten, das hat Google auch bestätigt, bis der Trial abgelaufen ist. Und dann läuft es quasi aus, dann kann man das kündigen und dann geht erst wieder der Family Account. So schlimm ist es. Wahnsinn. Also Google kann auch selbst offenbar hier nicht in seine Systeme eingreifen und das manuell ändern. Und das ist wirklich, wirklich nervig. Ja. Es ist kaum vorstellbar, aber hier warnt er auch nochmal dringend davor, das zu tun. Es gibt niemand bei Google, der ihm helfen kann. Nur erst nachdem dieser Artikel erschienen ist, ja, wurde das Problem überhaupt erstmal bearbeitet von Google. Es gab keine Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu treten. Nachdem eben jetzt Google sich da mit in Kontakt mit diesem Mann hier gesetzt hat, ja, wurde es eben klar, dass die keine Chance haben, das zu ändern. Er muss warten, bis der andere Trial, also dieser Test-Account, dieser kostenlose, wieder abgeschafft wurde. Also niemals mit dem gleichen Account zwei verschiedene YouTube-Music-Abos abschließen, sonst kommt das System komplett durcheinander und ihr könntet so dann davon betroffen sein, wie eben dieser hier, dieser wie er das Niklas Sutrisch eben hier erlebt hat. Ja. Unglaublich. Es ist also schon ziemlich heftig, muss man sagen, aber tja, manchmal ist die Gier eben zu groß und deswegen die Ersparnis lohnt sich nicht für den Stress, den man dann eben hat. So, der Google Assistant wird ja abgeschaltet. Also das Ende ist in Sicht, hatte ich ja auch schon drüber berichtet. Von daher wundert es einem nicht, wenn jetzt auf immer mehr Geräten auch frühzeitig schon der Google Assistant entfernt wird. Und jetzt steht auch fest, dass bei den Google Fitbit Watches, die es hier gibt, also es gibt ja nicht nur das Charge Fitbit Charge Band, ja, sondern eben auch die etwas größeren Uhren, ja, nicht Pixel, ja, sondern eben die Fitbit Uhren, die es da gibt, und die haben teilweise den Google Assistant drin. Jetzt nicht mehr, der wird abgeschaltet, also diese komplette Funktion wird ersatzlos gestrichen, ja, von diesen Fitbit-Geräten. Und Google selbst sagt hier, dass man weiterhin den Amazon Alexa Voice Assistant nutzen kann in diesen Uhren, aber eben nicht mehr den Google Assistant. Rest in Peace, also auch schon mal im Vorfeld auf diesen Uhren. Wie gesagt, besonders wundern tut es mich nicht, aber ja, das muss man immer wieder mal sagen. Jetzt der Google Assistant, mit dem sollte man nicht mehr rechnen, und alle Geräte, die jetzt auf dem Google Assistant basieren oder die als Funktion haben, werden früher oder später eben dann nicht mehr diese Funktion haben. So einfach ist das. Google Fotos Ultra HDR Editing, das soll jetzt möglich sein, zumindest berichten es einige User, dass bei denen das schon freigeschaltet ist, und ich muss sagen, auch da bin ich froh, wenn das möglich ist, ja, denn Ultra HD Fotos aufzunehmen und auch die Videos ist schon eine gute Sache, das muss aber halt unterstützt werden, sonst hat man am Schluss eben nicht die optimale Qualität, die man eben vorher hatte. Aber das soll jetzt eben funktionieren, und dort soll unter der Option Adjust, ja, eben auch dann diese HDR-Fotos genutzt werden können. Ultra-HDR-Fotos, wohlgemerkt. Das ist sehr, sehr wichtig, und ich hoffe, dass die Funktion schnell und bald an alle ausgeliefert wird. Ich werde sowieso wieder wahrscheinlich einer der Letzten sein, der das Feature bekommt. Und ich muss auch gleich mal nachgucken, aber ja, es wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn ich das schon hätte. Nein, ist natürlich noch nicht freigeschaltet bei mir. Wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall. Habe ich eben auch wieder das Problem gehabt, ja, Handy angemacht, Google Fotos gestanden, dann haben die Benachrichtigung rein, dass ich neue Google Fotos, Bilder von jemandem geschickt bekommen habe. Super toll, sehr verlässlich ist mittlerweile, ja. Ich sag ja, Pfeif auf Strom sparen, ja, das ist ja furchtbar. Ah, kann man sich wieder ärgern. Okay, also das freut mich jedenfalls, dass jetzt bald Ultra HDR Editing möglich ist und auch beide Versionen dann, also ohne HDR, mit HDR dann bewahrt werden, und das ist schon ein wichtiger Schritt, finde ich. Auch Gemini Live Kamera und Screen Sharing soll jetzt auf alle Android Geräte kommen, die eben auch Gemini Live nutzen können. Ich gehe mal davon aus, dass das momentan wohl nur für Abonnenten zu nutzen ist, also für die, die eben diese speziellen AI-Funktionen abonniert haben. Ich habe das ja nicht mehr jetzt. Und mal gucken. Jedenfalls ist das ein wichtiger Schritt. Ich finde es auch gut, weil es dürfte die interessanteste AI-Funktion überhaupt werden. Damit kann man endlich das wieder machen, was man mit dem alten HTC G1 machen konnte schon. Wie hat das Programm nochmal geheißen? Irgendwas mit Wiki? irgendwas, das war so ein AR-Overlay, mit dem man quasi die Kamera vom Handy nutzen konnte, um zum Beispiel, wenn man eine Gebirgskette hier in der Kamera hatte, dann konnte man gezeigt, dann hatte man gezeigt bekommen, okay, das ist der und der Berg und so weiter, ja. Und das geht jetzt wieder. Ja, genau, ich glaube, Wikitude war das damals, hat es geheißen, Wikitude, wenn ich es richtig weiß. Natürlich jetzt verbessert noch mit AI natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten, genauere und schnellere Auswertung auch, wo man gerade ist beispielsweise, und kann dann eben zum Beispiel auch Gesten machen, kann dann zum Beispiel drauf tippen, also Finger drauf zeigen auf ein Kamerabild eben, ne, so, was man halt hier, ne, seinen Finger ins Bild recken und dann zum Beispiel sagen, was ist das für ein Gebäude, und dann kriegt man eben zum Beispiel die Antwort und ein paar Infos dazu und so weiter. Finde ich ganz gut. Also damit wird so langsam, wird das Gemini Live sehr interessant, weil bisher war es ja so, okay, man kann sich damit jetzt unterhalten, ja, ja, toll, und das macht 5 Minuten Spaß, und dann denkt man, warum quatsche ich eigentlich da rum, ja, sinnlos. Ich meine, okay, ich habe zwar schon den Reiz verstanden, aber bisher hatte ich noch nicht den Drang dazu, das einfach so im Hintergrund mitlaufen zu lassen, dass ich das dann einfach nutzen kann oder einfach so zurufen kann, Sachen. Aber okay, klar, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man jetzt, was auch mal in der Werbung gezeigt wurde, wenn man jetzt irgendwas macht oder so, dann lässt man das einfach laufen, dann kann man Zwischenfragen stellen. Ich bin jetzt zum Beispiel bei dem Auto, bin ich jetzt am Getriebe, wo befindet sich da der, was weiß ich, bla bla bla, der und der Kontakt, und dann kriege ich das dann erklärt, während es live ist, und ich muss dann eben nicht hingehen und muss da was machen, ja. Oder sich immer dumme Witze erzählen lassen. Okay, aber so richtig interessant war das nicht. Ja, und wenn jetzt hier mit Gemini Live auch diese Kamera- und Screensharing-Funktion aktiviert werden, dann kann ich dort sicher wesentlich mehr machen. Also aktiv quasi eingreifen. Und das könnte zu einer ganz neuen Art von Interaktion werden. Ja, wenn man dann zum Beispiel irgendwo ist und fragt, was steht auf dem Schild, zum Beispiel wenn man irgendwo im Ausland ist und kann eben die Sprache nicht, was steht auf dem Schild, und dann kriegt man das übersetzt, ja, und so weiter und so weiter. Finde ich schon ziemlich cool, wenn es denn so funktioniert, wie es suggeriert wird. Ja, das wird sich dann erst in der Praxis zeigen. Wenn dann natürlich nur Müll rauskommt, dann hilft das Ganze natürlich auch nicht. Am 24. April startet das Turbo 4 Pro Smartphone von Redmi. Und da gibt es ja jetzt schon einige Sachen, die schon Vorfeld aufgetaucht sind. Und jetzt kommen immer mehr Gerüchte auf, beziehungsweise Bestätigungen auch von Redmi, was da drin ist. Zum Beispiel ist es bestätigt worden, dass das Gerät einen Snapdragon 8S Gen 4 Chip drin hat. Ja. Damit ist das sicherlich schnell, aber eben kein Top-End-Prozessor drin, also kein Dimensity 9400 oder gar 9400 Plus bei diesem Pro-Modell. Ja, da gibt es ja noch andere Modelle von diesem, aber dafür wird es auch eine ganze Ecke billiger sein, denn eben dieser 8S ist ja eine abgespeckte Version von diesem Snapdragon 8 Gen 4. Und hier werden dann auch entsprechend die Daten danach ausgerichtet sein, die als Gerüchte immer noch zählen, aber wie gesagt, teilweise schon bestätigt sind, ein 6,83 Zoll Display, also schön groß, eben dieser genannte Prozessor, 12 GB oder 16 GB LPDDR5X RAM und 1 TB bis 1 TB Storage, UFS 4.0 und 50 Megapixel Kamera mit optischer Image-Stabilisierung, 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 20 Megapixel Front-Facing-Kamera. Das heißt, von kameramäßig ist es nicht ganz so gut ausgestattet, aber ich würde mal sagen, ausreichend, kommt natürlich auf die Bildqualität an von den Sensoren, das wird man dann eben sehen. IP69 Rating, auch okay. Bluetooth 5.4 ist integriert, Wi-Fi 6, was ich ein bisschen schade finde, aber okay, na, kann man nichts machen. immerhin 7550 mAh Akku mit 90 Watt Charging System. Das ist ja okay, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das Pro ist nicht das beste Modell aus der Reihe. Aber jetzt ist es eben bald am 24. Januar. Ich würde noch ein bisschen warten, ja, an eurer Stelle, falls ihr euch interessiert für dieses Redmi Turbo. Da gibt es dann eben auch noch andere Versionen, die deutlich besser sind. Honor hat auch ein neues Gerät rausgebracht jetzt, und zwar das Honor Power. Auch da habe ich mal davon schon im Vorfeld berichtet. Und auch das ist interessant, wegen dem Akku, der verbaut ist, 8000 mAh. Wow. Und immerhin unter 8 mm dick. Das ist der Wahnsinn. Da haben die einiges geleistet, um das hinzubekommen. Und von daher, wow, ich muss schon sagen, nicht schlecht. Der Name hat es jedenfalls verdient. Power, ja, bei so etwas, wenn sie das hinkriegen. Denn damit wird man einige Zeit unterwegs sein können, eben ohne dass man hier nachladen muss. Ja, das heißt zum Beispiel im Endeffekt 25 Stunden Videos nonstop gucken, ja, oder eben 23 Stunden Navigation ohne aufzuladen. Ja, also mit 8000 mAh, das ist schon sehr, sehr interessant, wenn man längere Zeit unabhängig von der Stromquelle sein möchte. Auch durchschnittliches Gaming, also nicht High-End-Gaming, aber durchschnittliches Gaming 14 Stunden, das ist schon wirklich sehr gut und es dürfte für alle eigentlich den ganzen Tag reichen. Wenn man das Telefon normal benutzt dann, ja, also das heißt nicht gerade 25 Stunden am Stück guckt, ja, also man macht das schon normalerweise, dann kommt man damit auch locker 2 Tage weg, vielleicht sogar 3 Tage, wenn man es mal nicht ganz so häufig nutzt. Ziemlich cool. Und dafür muss man ein klein wenig Abstriche machen bei der Prozessorleistung natürlich. Der Snapdragon 7 Gen 3 ist da eingebaut. Der ist halt relativ stromsparend. Ja, vielleicht hätten sie noch was können rausholen, wenn sie einen MediaTek-Chip reingebaut hätten. Aber viel wird es nicht ausmachen. Ja, und von daher ist es okay. Immerhin sind 12 GB RAM drin und bis zu 512 GB Storage. Es gibt auch andere Versionen, aber ich sag's nur, ne, also bis dorthin. 6,78 Zoll OLED-Screen, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 4000 Nits, also was will man da mehr? Auch das Kamerasetup ist zwar recht simpel gehalten, also nichts Besonderes, aber dürfte durchaus ausreichend sein. 50 Megapixel Hauptkamera mit optischer Image-Stabilisierung und auch eine 5 Megapixel Weitwinkelkamera. Ja, ist es natürlich unglücklich nur 5 Megapixel, na, was soll's. 16 Megapixel Front-Facing-Kamera dürfte ausreichend sein auch. Ansonsten Dual-SIM. Man hat hier drauf Wert gelegt, dass man auch sehr gute GPS-Anbindung hat. Da wird auch das Triple Frequency Beidou benutzt und Dual Frequency GPS. Ich gehe davon aus, dass auch Galileo unterstützt wird. Wi-Fi, Bluetooth 5.3. Auch LDAC wird übrigens unterstützt für Bluetooth-Übertragung. Der beste Audiostandard meiner Meinung nach. Und USB-C-Anschluss, allerdings nur mit USB 2, 0 Datenübertragungsrate, wenn es denn heute noch interessant wird. Starten tut es, wie gesagt, mit 8 GB, 256 GB Storage und geht über 12 GB, 256 GB Storage bis zu 12 GB und 512 GB Storage, was natürlich sehr, sehr gut ist. Die Preise umzurechnen, ja, ist immer so eine Geschichte. Ich mach's halt mal, aber viel aussagen werden diese Preise nicht. Das wären ungefähr 289 Euro. Das wird sehr weit davon weg sein. Ich denke mal, 399 kann man dann wohl durchaus anpeilen. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht mal genau, ob es überhaupt in Europa rauskommt, das Gerät. Ich gehe mal davon aus, weil Honor mittlerweile eigentlich fast alle Geräte rausbringt in Europa. Von daher denke ich, wird auch das wohl kommen. Übrigens, Honor schließt eine Partnerschaft mit Google über die Nutzung von Google Cloud und das, um optimal AI-Funktionen nutzen zu können. Das ist auch interessant, aber war nicht anders zu erwarten. Die Auswahl für Google oder von Google für Honor ist natürlich schon interessant. Da hätte ich ehrlich gesagt eher gedacht, dass das an ein chinesisches Unternehmen gehen würde, aber so kann man sich täuschen. Offenbar möchte Honor klar machen, dass sie Google als Partner sehen und daran auch festhalten möchten. Und deswegen diese Vereinbarung, was sicherlich den Honor-Usern dann doch zugutekommen wird, denke ich mal. So, ich gucke mal auf die Uhr. Haben schon ziemlich viel Zeit gebraucht. Von daher komme ich mal jetzt zu dieser Nachricht, die hat mich auch sehr interessiert. Ein Red Magic 10R. R. Nicht R, sondern R. Ein Luftgerät, okay. Muss ja auch mal sein. $599 soll das Ganze kosten. Allerdings weiß ich nicht, ob das auch wieder nur umgerechnet ist direkt. Ja. Hat einen Snapdragon 8 Gen 3 mit 16 GB RAM. Und damit ist es zwar nicht die neueste Generation am Prozessor, die da verwendet wird, aber bei dem Preis ist es nicht schlecht. Ein weiterer Vorteil ist von diesem Red Magic 10R, dass das halt relativ normal aussieht, wie ein normales Smartphone, nicht unbedingt wie ein typisches Gamerphone, wem das nicht zusagt. Also bei mir muss es ja am besten noch krasser aussehen als ein normales Gamerphone. Ja, das ist schon langweilig. Aber wer das nicht mag, so ganz verheimlichen möchte, dass er überhaupt spielt, ja, der hat hier natürlich gute Sachen. Ja, gute Möglichkeiten hier. 16 GB RAM, das ist das Wichtigste natürlich. Das heißt, da geht's richtig rund. UFS 4.0 für den Storage, und da kann man wählen zwischen 256 und 512 GB Storage. Für Games auf jeden Fall 512 GB Storage wählen. Ein 6,85 Zoll AMOLED-Screen mit 960 Hertz Touch-Sampling-Frequenz, 120 Hertz Refresh-Rate, 2000 Nits. Das ist sicherlich mehr als ausreichend für die Games. Und man kann auch, oder es ist auch ausgestattet mit einer speziellen Cooling-Technologie, ja, das sogenannte Ice 13.5. Und das ist ein 10-Layer-Design mit einer Vapor-Chamber, ja, um eben das abzuführen, mit Cooling-Gel ebenfalls integriert, und ein Fan ist integriert. Ja, ja, ihr habt richtig gehört, ein kleiner Lüfter ist im Smartphone integriert, der bis zu 22.000 Umdrehungen pro Minute schafft. Damit wird die Wärme ruckzuck abgeführt und ihr könnt eben längere Zeit zocken, ohne dass das Gerät überhitzt, was ja beim Snapdragon 8 Gen 3 durchaus passieren könnte. Aber diese krasse Kühlung, die sorgt natürlich dafür, dass ihr da relativ problemlos lange Zeit spielen könnt. 6000 mAh Akku ist auch nicht schlecht, 80 Watt Fast Charging, und damit kann man das durchaus als Gamerphone, aktuelles Gamerphone durchgehen lassen, auch wenn eben der Prozessor eine Generation hinten dran ist. Aber ich sag oft ja auch, die Prozessoren spielen nicht immer nur die große Rolle. In dem Fall, denke ich, ist es ausreichend im Moment für die nächsten 2 Jahre, aber dann wird's wieder eng. Also langfristig sicher ist das natürlich mit diesem Prozessor nicht mehr. Und es mögen schon nächstes Jahr Spiele rauskommen, die hier nicht mehr in voller Auflösung ohne Ruckeln laufen können. Ja, von daher, das muss man immer bedenken. Aber ich denke, es ist durchaus noch in Ordnung. Vor allem, wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis dann sieht, ja, sollte das wirklich hier auch bei uns dann 599 € kosten, dann wäre das schon ein Hammer. Ja, und ich denke, das wäre dann auch absolut okay. So, dann haben wir noch einen Chipolo Tracker. Bluetooth-Tracker. Ich habe ja schon öfter darüber gesprochen, ja, diese Tracker, die es zum Beispiel bei Find My Device bei Apple gibt, ja. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Die sind sehr nützlich, die Teile. Aber es gab immer große Probleme mit dem Google-System. Das wurde nämlich von fast keinem unterstützt. Jetzt ist ein Tracker rausgekommen, das beides kann. Ja, sowohl das Google Find My Device Netzwerk als auch das von Apple. Ja, und das ist sehr, sehr interessant. Man muss sich allerdings am Anfang entscheiden, welches von beiden man nutzen möchte. Ja. Das wird schwierig, denn ja, dieses Find My Device Netzwerk ist wegen dieser Google-Entscheidung, weil ja die Standardeinstellungen falsch gewählt wurden, von meiner Meinung nach, von Google und bei Apple richtig gewählt, nämlich dass alle Geräte das auch so machen, in der bestmöglichen Qualität aufspüren von diesen Trackern. Und bei Google eben nur in belebten Gebieten. Das heißt, in den meisten Fällen ist das Netzwerk von Google nicht brauchbar und und das Apple-System eben schon. Ich weiß nicht, vielleicht wurde es auch mittlerweile geändert von den Standardeinstellungen her. Daran hängt es nämlich, was man danach einstellt, ist eigentlich egal, weil das sowieso 90% von den Menschen überhaupt gar nicht wissen von dieser Funktion. Und wenn die das dann nicht wissen, dann können sie das nicht auch selbstständig umstellen und dann wird es eben auch nicht funktionieren. Von daher hoffe ich, dass es da dann ein Google Play Update gab, wo das eben standardmäßig einschaltet, beziehungsweise eingeschaltet ist es ja, aber auch eben in unbelebten Gegenden aktiviert. Ja, ja, ansonsten durch dass das eben das Gerät beides kann, kann man es wählen. Ein Simultanbetrieb von den beiden Netzwerken Google und Apple ist nicht möglich. Also man muss sich da schon entscheiden dafür. Die Teile sollen, habe ich unterschiedliche Preise genannt, 39 Euro kosten. Aber es steht hier auch in vielen Stellen geschrieben $29, was ja durchaus ein Unterschied ist, ja. Wobei ich glaube, dass das die letzte Generation war und das Teil jetzt tatsächlich 39 Euro kostet und dann eben für beide Systeme nutzbar ist, wie gesagt, auch wenn nicht zusammen. Ja. Coole Geschichte, also $35 bei Amazon, genau. Chipolo Pop nennt sich das Ganze und ich denke, das könnte eine interessante Sache werden, für die Leute, wie ich, die manchmal eben Sachen tracken wollen. Und ja, das lässt sich übrigens auch zumindest im Apple-Netzwerk manchmal zur Ergänzung von dem Google Location-Sharing nutzen. Dies ist nämlich oftmals ungenauer als das Tracking von so einem Chip. Und vor allem funktioniert das Tracking von so einem Chip auch an Stellen, wo es eben zum Beispiel nur schlecht geht mit dem Location-Sharing, weil das basiert ja eigentlich rein auf GPS, während das Teil alles Mögliche und verschiedene Geräte auch nutzt zur Lokalisierung, also nicht nur ein Gerät, sondern gleich drei oder vier oder fünf Geräte, was eben in der Nähe ist. Und damit ist es manchmal sogar genauer als das Location-Sharing über Google Maps. Ja, deswegen ist es eine gute Ergänzung, aber natürlich vor allem gedacht für zum Beispiel seinen Schlüssel oder bei Reisen seinen Koffer damit zu markieren und dann kann man den Koffer tatsächlich auch verfolgen, wo ist er und ist er noch auf dem Weg, auf dem richtigen oder eben nicht. Vor allem, wenn er geklaut wird, ne? Kann man zumindest den Sicherheitsbeamten gleich sagen, also der Koffer befindet sich jetzt dort und dort, ja, macht mal hier hinne, ne, sind wichtige Unterlagen drin und ja, dann kriegt man den vielleicht noch, bevor er den Flughafen verlässt. Gut, so, dann komme ich jetzt mal zur App der Woche. Diesmal ist es kein Game, wird es nicht glauben, ja. Eine seltsame App ist es allerdings, von der ich zuerst nicht genau gewusst habe, was ich davon halten soll. Ich habe mir es dann genauer angeguckt und muss sagen, ja, nicht schlecht. Die App nennt sich Create, aber mit K geschrieben. Also, weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Create. Ja, keine Ahnung. Also, Create mit K am Anfang. Und das Teil ist ein multilinguales YouTube Music Frontend für Android, das auf Geschwindigkeit ausgelegt ist. Und im ersten Moment muss ich sagen, ja, das stimmt auch. Manchmal dauert es zwar ein bisschen, wenn ich verschiedene Kategorien aufrufe, zum Beispiel von Playlist auf den Homescreen und so weiter umschalte, dann kann es mal passieren, dass er zuerst den Cache-Speicher füllen muss. Wenn man das dann nochmal macht, ist es in Ordnung. Ja? Und die App so ist doch relativ schnell, kann man also nichts sagen dagegen. Vom Design und von der Funktionalität her, da bin ich vielleicht jetzt schon ein bisschen zu stark geprägt von der Standard-YouTube-Music-App. Die ist für mich mittlerweile klar und strukturiert und deutlich. Ich komme schnell an das, was ich möchte, weil ich mich eben daran gewöhnt habe. Als ich hier dieses Create benutzt habe, muss ich sagen, habe ich doch Schwierigkeiten gehabt, mich also daran zu gewöhnen und wieder an die entsprechenden Funktionen zu kommen. Ja, aber ich denke auch, das ist wieder eine Gewohnheitssache. Ja, und manche werden vielleicht hier mit dieser UI wesentlich besser zurechtkommen als die YouTube Music UI, weil da kann ich schon verstehen, am Anfang fand ich die auch wirklich schlimm. Ja, wirklich schlimm. Aber was die UI hier auf jeden Fall ist, ist schneller. Also ruckzuck, back, back, back, back, back und fertig. Da muss man nicht ständig warten, bis dann irgendwas passiert auf dem Screen, ja, und das geht richtig ratzfatz und das ist auch gut. Es gibt Support übrigens für Android Auto, auch Android TV und YouTube Video wird unterstützt, alles kein Thema, Sleep Timer gibt's, Audio-Visualisierungen, ja, ist auch möglich, das geht aber über das Mikrofon, also nicht direkt Musik über das System, sondern es geht quasi wieder übers Mikrofon und damit, ja, ist natürlich auch nur begrenzt einsetzbar. Man kann Songs downloaden, ja, und den Cache sogar exportieren, ja, um ihn dann zum Beispiel auf andere Geräte wieder zu importieren, damit man eben hier nicht den ganzen Cache nochmal neu laden muss, weißt du nicht, das ist wahrscheinlich eine super Pro-Funktion, ja, das werden wahrscheinlich die wenigsten Menschen brauchen. Es gibt versprochenerweise ein Weekly Update, ja, man kann Offline-Musik spielen und im Hintergrund sogar abspielen. Jetzt, wenn ihr das hört, dann wisst ihr ganz klar, warum es diese App nicht im Play Store gibt. Okay, die gibt es nicht im Play Store, die gibt es nur bei F-Droid. Ja? Oder eben über die Webseite hier direkt. Denn das ist bei Google, also die App würde wahrscheinlich bei Google im Play Store nicht zugelassen werden. Ja. Das verbietet ja, dass YouTube-Videos oder YouTube-Music Sachen im Hintergrund gespielt werden, ohne dass man eben dieses Abo hat. Ja, also ganz klar. Was ich übrigens nicht probiert habe, ist, das zu verknüpfen mit dem YouTube-Account. Wenn man einen YouTube-Music-Account hat, also einen Pro-Account, kann man das verknüpfen und hat dann noch etliche Funktionen mehr, die es eben in dieser App so nicht gibt. Das habe ich mal gelassen, ja, und ich weiß ja nicht genau, ob man das jetzt wirklich machen sollte, ich kann es nicht genauer sagen, ich würde das jedenfalls mit Vorsicht genießen, diese App ist wohl nicht gewünscht von Google und von daher das jetzt zu, sagen wir mal, zu verknüpfen ist vielleicht keine gute Idee, ich weiß auch nicht, wie die Verknüpfung im Hintergrund passiert, ich schätze mal, dass es über die Web-Oberfläche geht, dann. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen, denn ansonsten müsste ja die App auch irgendwie eine Zugangsberechtigung bekommen auf den Google-Account. Und das wäre natürlich in doppelter Hinsicht schlecht, ja, beziehungsweise einmal schlecht, weil dann hätte die App natürlich vollen Zugriff auf den Google-Account und zweitens müsste ja dann auch tatsächlich das von Google genehmigt sein. Also glaube ich, das wird einfach nur so eine Art OAuth-Authentifizierung oder ähnliches sein, die eben dann auf die Web-Oberfläche von Google zugreift. Warum das dann allerdings nochmal authentifiziert werden muss, weiß ich nicht. Ich habe es jedenfalls mal gelassen aus Sicherheitsgründen, habe das nur mal so ausprobiert Und ich muss sagen, was ich so ausprobiert habe, war eben schon mal gut. Es hat anstandslos die Musik, die ich gesucht habe, auch gespielt. Und auch so, wie es beschrieben war. Und das ist schon ziemlich bemerkenswert. Das DUI ist wirklich, wenn man sich dran gewöhnt hat, tatsächlich schneller als die UI von YouTube Music. Aber ehrlich gesagt, das ist auch keine große Kunst, schneller zu sein. Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass die Performance von dieser App bei der offiziellen YouTube Music App vorhanden wäre. Dann wäre die um einiges besser. Deswegen war es für mich klar, Create mit K ist die App der Woche. Und wie gesagt, die gibt es nur in F-Droid, nicht im Play Store, nur bei F-Droid, f-droid.org. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren wieder ein paar interessante Sachen dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Bitte Hashtag TheNetcast nicht vergessen oder bei YouTube ebenfalls in den Kommentaren eure Meinung loslassen, da freue ich mich immer. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!